Entschuldigung, diese Geschichte erfunden. Ja, aufpassen. Es gibt manche, die Koran erklärt haben, oder manche, die in der Sira geschrieben haben, die haben diese Geschichte eingeführt in ihren Büchern. Und die haben das erklärt. Und manche haben Fehler begangen, indem sie gedacht haben, das wäre eine, sozusagen, eine richtige Geschichte. Aber das ist nicht der Fall. Die Geschichte ist von Al-Gharaniq. Es wurde behauptet, und ich sage hier, es wurde behauptet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Koran gelesen hat. Der hat Surat Al-Najm gelesen. Es wurde so behauptet. Und als er gelesen habe, habe er etwas gelesen, أَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Also habt ihr Allat und Uzza, die waren die Götzen von Quraysh. وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Die sind auch alle Götzen, die hat die Namen, die Götzen. Dann haben sie, die Kuffar, die haben noch zwei Sätze von sich selber drin getan. وَتِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى. Das heißt, und diese große oder erhabene Gharaniq, die meinten die Engel oder die Götzen. Und diese Götzen, ihre Fürsprache wird verlangt. Das wird gebeten, die verlangen von ihnen Fürsprache von den Götzen. Und da haben sie so erzählt, als ob der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gelesen hat. Und wir wissen, dass am Ende von Surat al-Najm, eine Sajda vorkommt. Das wird eine Rezitationsniederwerfung. Dann hat der Prophet sich niedergeworfen und die Sahaba haben das getan. Was haben die Kuffar behauptet? Die haben gesagt, diesmal wurden unsere Götzen am besten gelobt. Es gab überhaupt kein Lob wie dieser Lob zu unseren Götzen. Und deshalb haben sie sich auch niedergeworfen. Und man hat erzählt, dass die Sahabe, die in Habascha waren, in Abyssinien waren, als sie das gehört haben, dann kamen sie zurück. Das ist diese Geschichte allgemein. Natürlich, das ist katastrophal. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam damit, er zum Tauhid ruft. Aber dass man sagt, jetzt diese Götzen oder diese Engel, da kann man von Götzen und von Engeln für Sprache verlangen. Das heißt, das ganze Tauhid, was wir haben, ist weg. Erstens. Zweitens, wie konnte so sein, dass der Shaitan, die haben behauptet, der Shaitan kam, der hat sozusagen auf Zunge vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen. Und das auch geht nicht. Und dafür haben sie gesagt, es gibt eine Ayah, die herabgesandt worden ist diesbezüglich. Und zwar, وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. Das ist in Surat Al-Hajj, die Sura 22, die Ayah 52 bis 54. Und wir sandeten vor dir keinen Gesandten oder Propheten, ohne dass ihm, wenn er etwas wünschte, der Shaitan in seinen Wunsch etwas dazwischen geworfen hätte. Aber Allah hebt auf, was der Shaitan dazwischen wirft, hierauf legt Allah seine Zeichen eindeutig fest und Allah ist allwissend und allweis. Das ist für uns wichtig hier. Das ist für uns wichtig. Dann kommen die anderen Ayat. Das ist so, damit er das, was der Shaitan dazwischen wirft, zu einer Versuchung für diejenigen macht, in deren Herzen Krankheit ist und deren Herzen verhärtet sind. Die Ungerechten befinden sich wahrlich in tiefem Widerstreit. Und damit diejenigen, denen das Wissen gegeben wurde, wissen, dass dies die Wahrheit von deinem Herrn ist, so dass sie daran glauben und ihre Herzen sich dann davor demütigen. Und Allah leitet wahrlich diejenigen, die glauben, zu einem geraden Weg. Das sind ungefähr jetzt übersetzt, was das bedeutet. Das bedeutet, wenn der Prophet von Wünschen hat, dann macht der Shaitan etwas dazwischen. Und die Kuffar haben das so ausgenutzt, indem sie gesagt haben, ah, der Shaitan oder der Prophet Mohammed hat das gesagt. Und manche haben gedacht, dass das richtig wäre. Und leider von Gelehrten, die Großgelehrten waren, aber die haben diesen Fehler mitgemacht und diesen Weg mitgegangen, weil sie sich auf die anderen sozusagen vertraut haben. Diese Geschichte, Barakallahu fik, ist in keinem authentischen Buch der Sunna vorhanden. Erstens, in keinem authentischen Buch der Sunna vorhanden. Zweitens, die großen Gelehrten von Sira und von Hadith, die haben gesagt, diese Geschichte ist erfunden. Und Ibn Khuzaymah sagte, das ist von Az-Zanadiqa erfunden. Az-Zanadiq ist derjenige, der die Religion so beugt und erzählt nach seinem Kopf. Jetzt halal, nachher haram. Wie er will. Der macht eine Religion nach seinem Gelüst, das ist ein Zindiq. Die großen Gelehrten wie Al-Qadi Iyad oder Abu Bakr ibn al-Arabi, Ibn Kathir, andere, die haben gesagt, diese Geschichte ist sowieso erfunden. Und alle Überlieferungsketten von dieser Geschichte sind schwach und sehr schwach, da kann man das nicht nehmen. Dazu wäre das richtig gewesen. Wieso haben die Sahabe davon nicht erzählt? Wieso haben die Kuffar, die Gegner des Islam damals, wieso haben sie nicht gesagt, ja, das ist hier ein Beweis? Es gibt sowas nicht. Dazu die Sprache. Erstmal diese zwei Sätze, die vorkommen, die sind nicht koranisch. Man kann merken, weil dieses Wort Gharanik kennt man nicht im Koran. Das kommt nicht auch in der Zusammensetzung der Ayat vom Koran. Und die Araber, die kannten sowas nicht. Also diese Wortwendung kannten sie nicht. Und die haben niemals Al-Gharaniq als Götzen oder als Engel bezeichnet. Dazu, Barakallahu fikum, die Geschichte ist gegen den Koran und gegen Tawhid und gegen unsere Religion. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird niemals von Shaitan sozusagen getrieben, dass er was sagt. Ja? Dazu Barakallahu fikum. Wenn auch diese Geschichte authentisch wäre, obwohl das überhaupt nicht authentisch ist, dann ist das nicht so, wie diese Leute verstanden haben. Das sind die Wörter von Shaitan, nicht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und hier die Aya, was bedeutet diese Aya? Das wird die Aya 52. Von Surat al-Hajj, die Ayah 52. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلِكَ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا رَسُولٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. Was bedeutet das hier? Die erste Bedeutung heißt, jeder Prophet wünscht sich, wenn er gesandt worden ist von Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Leute seine Religion annehmen und dass sie den Weg annehmen. Und deshalb bringt er die klaren Beweise und die klaren Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala an die Leute. Aber der Shaitan, was macht er? Der versucht, die Wünsche des Propheten, dass die Leute den wahren Weg annehmen, zu blockieren oder zu zerstören, indem der Shaitan verschiedene Pläne und Schritte auf diesem Weg macht, Hindernisse, damit die Leute den richtigen Weg nicht nehmen und damit er die Wünsche von Propheten, dass die Leute die wahre Religion annehmen, verhindert und stoppt. Das ist die erste Bedeutung. Die zweite Bedeutung ist, wenn der Prophet etwas liest und Beweise bringt, dann kommt der Shaitan zu den Leuten und er flüstert sie ein, damit sie falsche Bedeutungen verstehen, damit sie in Versuchung gehen. Das bedeutet, der Prophet sagt etwas, was klar ist, ja? Aber der Shaitan geht zu den Leuten und sagt, ah, das bedeutet nicht so, das bedeutet vielleicht anders und so. Und diejenigen, die krank sind, die folgen dem Schlechten und die verlassen, oder den Scheinargumenten und die verlassen die richtigen Argumente. Das heißt, von allen Seiten Erstmal seitens Überlieferungskette, seitens Bedeutung, seitens religiöses Wissen, seitens Sprache ist diese Geschichte erfunden. Man sagt, ja, aber es gibt zwei Gelehrten, die groß sind, wie Suyuti und Ibn Hajar. Die haben gesagt, ja, diese Geschichte hat sozusagen, vielleicht ist das authentisch. Ja, das sind Meinungen. Und die haben bestimmt in diesem Zusammenhang Fehler gemacht. Bestimmt, mit Sicherheit, ohne Zweifel. Sagt man, ja, wieso, wie kann man wissen? Natürlich, da kann man wissen, es gibt Gelehrten, es gibt Verständnis. Wenn ich dir sage, im Islam ist die Sache so, dass wir an einem einzigen Gott glauben, dann kommt so und sagt, ja, es gibt eine Eier, die bestätigt die Götzen. Dann sage ich dir, was ist das? Unser Religion ist gegen Götzenanbetung mit Sicherheit. Da brauche ich hier keine 5000 Gelehrten dafür. Und ich brauche hier keine Beweise, weil die Beweise voll sind im Koran. Die ganze Religion basiert auf Tauhid. Dann kommst du mit etwas gegen Tauhid. Deshalb diejenigen, die Wissen haben und die das Wissen verstehen, bleiben auf dem richtigen Weg. Aber diejenigen, die wal'iyadu billah Gelüst folgen oder kein Wissen haben, die folgen Scheinargumenten oder Gelüst oder die folgen dem falschen Weg. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aufpassen. Wichtig ist, dass man das Wissen richtig versteht. Und nicht jeder versteht das Richtige. Verstand ist sehr wichtig. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. هذا بالنسبة بارك الله فيكم لقصة الغرانيق ومن الأحداث التي كانت في هذا الوقت هجرة الحبشة الثانية هجرة الحبشة الثانية فلما رأى المسلمون العائدون من الحبشة بعد الهجرة الأولى أن الأذى لا يزال مستمرا في مكة بل اشتد الأمر عليهم خرجوا إلى الحبشة مرة أخرى وهاجر معهم كثيرون كانوا 83 رجلا أو 82 رجلا وإحدى 18 امرأة أو يزيدون قليلا أو ينقصون يعني يا 82 83 رجل و 18 امرأة وكان قائدهم جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه وأسماء بنت عميس زوجته وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم فكان هناك جعفر رضوان الله عليه ويعني كان معهم وهاجروا إلى الحبشة فهنا في هذه الهجرة انتبهوا مو في الأولى تكلمنا عليها في هذه الهجرة سعى كفار قريش مشركو قريش إلى إيذاء المسلمين عند النجاشي وأرسلوا إليه عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة أرسلوا إليه هذين الاثنين قالوا له هؤلاء سفهاء غيروا دين أبائهم وعادونا وفعلوا ما فعلوا ونريدهم فالنجاشي أحضر المسلمين وسألهم ثم سألهم عن عيسى عليه السلام فأجابه جعفر رضوان الله عليه فبكى النجاشي وبكى الرهبان الذين كانوا معه ومن ثم بارك الله فيكم أسلم النجاشي رحمه الله تعالى أسلم وبقي المسلمون في الحبشة إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرجع المسلمون إلى المدينة كان اسمه أصحمة النجاشي الذي مات فيما بعد فلما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة كان اسم النجاشي أصحمة النجاشي لقب لزعيم القوم مثل ما تقول ملك أو رئيس أو رئيس وزراء هذا لقب ولكن ما اسمه النجاشي اسمه كان أصحمة الذي أسلم رضوان الله عليه والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لما مات بارك الله فيكم Die Situation natürlich war sehr schwer für die Muslime, auch nachdem Umar den Islam angenommen hat. Und die Leute, die in Habascha waren, wir haben voriges Mal erklärt, die Leute, die in Habascha waren, die sind zurück. Die sind zurück. Aber als sie sahen, dass die Situation schlimmer geworden war, dann sollten sie nochmal auswandern. Und viele waren mit ihnen dann ausgewandert nach Abyssinien. Sie haben ein Schiff genommen und sie waren ungefähr 82 Männer oder 83 Männer und 18 Frauen. Ja'far ibn Abi Talib war ihr sozusagen Führer und seine Frau Asma bint Umays radhiyallahu anha. Dann waren sie in Habasha in Abyssinien und hier in dieser Auswanderung haben die Leute von Mekka Abdullah bin Abi Rabi'a und Abdullah bin Abi Rabi'a und Amr ibn al-As geschickt, damit sie von al-Najashi verlangen, dass er diese Leute ausliefert an Mekka. Da kamen sie, da haben gesagt, diese Leute waren schlecht und sie haben unsere Religion verlassen und sie reden schlecht und sie reden auch schlecht über Isa alayhi salam. Dann hat al-Najashi die Leute geholt, weil al-Najashi gerecht war, die wollte von beiden Seiten hören. Dann hat er sie geholt, er hat gesagt, da haben sie ihm gesagt, wir sind Leute, die Allah anbeten möchten, die Gutes tun wollen, wir wollen die Wahrheit sagen und so weiter. Dann hat al-Najashi nach unserem Propheten gefragt und man hat ihm erzählt, was der Prophet sagt. Al-Najashi sagt, diese Leute sind sehr gut und der Unterschied zwischen uns und ihnen ist sehr gering, das ist so. Und als Ja'far über Isa erzählte und dann hat er von Koran vorgetragen, dann hat al-Najashi geweint und haben die anderen, die Priester und die Mönche, die bei ihm waren, die haben alle geweint und später hat al-Najashi den Islam angenommen. Al-Najashi hat gesagt, ihr bleibt in meinem Land, solange ich am Leben bin und ihr genießt alle Rechte wie die anderen. Dann sind die Muslime geblieben. Natürlich die Leute von Mekka haben das als ein Kriegs, sage ich jetzt, Verlust angesehen. Weil die Leute, die Muslime, die wandern aus nach Abyssinien und die genießen alles dann dort in Abyssinien. Auf jeden Fall, al-Najashi hieß Ashama. Ashama war sein Name. Ashama. Und er hat den Islam angenommen und später ist er gestorben und die Muslime, die sind zurück nach Medina als die Muslime, die sind zurück nach Medina, als der Prophet Muhammad s.a.w. auswanderte von Mekka nach Medina. Und dort hat der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt, heute ist ein guter Mann gestorben. Heute ist ein guter Mann gestorben. Dann steht auf und betet Leichnamgebet vor eurem Bruder. Und er meinte Ashama al-Najashi. Al-Najashi ist ein Titel. Und das ist kein Name. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Und ich sage nochmal Barakallahu fikum, weil wir vorhin über Qissat al-Gharaniq gesprochen haben, über diese Geschichte von al-Gharaniq. Und auch wenn wir über diese Geschichte von Najashi sprechen, aufpassen bitte. Weil heutzutage, es kommen im Fernsehen oder in arabischen, sage ich jetzt, TV-Sendern, es kommen viele Geschichten über Sahaba, über Gefährten von Propheten oder über den Propheten. Und die sind in vielen Abschnitten, wal-iyadu billah, erfunden und gelogen. Aufpassen. Nicht weil manche sagen, ja, wo ist dein Beweis? Ja, ich habe den Film, die Botschaft, Ar-Risala gesehen. Oh, ist das dein Beweis in der Religion? Ein Film? Oder ist eine schöne Serie über den Propheten? Und dann siehst du, Khalid ibn Walid, radhiyallahu alayhi, alles Gold und seine Haare bis seine Brust und ich weiß nicht was. Was ist das? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Nicht alles glauben. Aufpassen. Fi hadhihi al-athna aydan kana min alladhina aradu al-hijra ila al-habasha Abu Bakr رضوان الله عليه. طبعا لما رأى أبو بكر ما يصيب المسلمين من الأذى وما استطاع المسلمين أن يطبقوا دينهم في مكة خرجوا مهاجرين وهذه سنة وهذا أمر احيانا يجب على الانسان ان يهاجر. اذا مثلا نحن اذا ما استطعنا نطبق ديننا في هذا البلد وجبت علينا الهجره من هذا البلد، يعني لازم تخلي الاويرو ولازم تخلي الشوكولاته ولازم تخلي كل هالامور وتهاجر في الارض. طبعا الله اعلم، يعني معقول يعني يترك الاويرو ويهاجر؟ يعني مشكله، فلا حول ولا قوه الا بالله. على كل، الهجرة تكون للدين، للدين يا أخوة. نحن الموجودين في هذه البلاد ما نسمى مهاجرين. مرة أخرى أقول نحن فارين مهاجرين. المهاجر واليهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام، أما الذي يأتي من دار الإسلام إلى دار الكفر هذا فار وليس مهاجر، إنما العكس. مو فار يعني ماوس الله يهديك، فار يعني فر يعني هرب. طيب، فلذلك انتبهوا، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا لهذا الأمر. فأبو بكر كذلك حصل معه هذا الأمر وأراد أن يهاجر لأنه ما عاد يستطيع يطبق دينه. وعائشة رضوان الله عليها ذكرت، البخاري ذكر الحديث كذلك، لم أعقل أبوي إلا وهم يدينان الدين أي الإسلام، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو الحبشة حتى بلغ برك الغيمات، هذه منطقة كان يسمى برك الغيمات. لقيه ابن الدغنة، الدغنة كان يسمى سيد القارة، سيد القارة، كان رجل من الفرسان، كان رجل من الفرسان، وكان يدعى سيد القارة. فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. مثلك يخرج ويخرج، واهب الحريات، الرجل الشريف في مكة، فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدومة وتصل الرحمة وتحمل الكلة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع فاعبد ربك ببلدك، أنت يعني تحت حمايتي، ارجع. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة. فطاف ابن الدغنة، قل ابن الدغنة أو الدغنة أو إلى غير ذلك ما لها مشكلة، المهم هذا اسمه سيد القارة. فطاف ابن الدغنة في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدومة ويصل الرحمة ويحمل الكلة ويقري الضيفة ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكش بجواره، وقالوا له مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما يشاء ولا يؤذين بذلك ولا يستعلم به، فإنا نخشى أن يفتن أو أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلم لصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم ابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره، يعني جعل لنفسه مكانا يصلي فيه، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، يعني يأتوا يسمعوه رضوان الله عليه، وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى سيد القارة فقدم عليهم فقالوا إن كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فنهى، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإن كرهنا أن نخفرك، يعني أن نفعل لك شيء أخفر، يعني أن ننقض العهد، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة يعني سيد القارة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت عليه أو عاقدت عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجلا عاقدت له. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. فسبحان الله بارك الله فيكم، انظروا إلى هذا الأمر العظيم، أن الكفار رجل مثل هذا مثل سيد القاضة يمنع أبو بكر من الهجرة، يمنع أبا بكر رضوان الله عليه من الهجرة، لأنه كان يعلم فيه يكسب المعدوم، أنه يصل الرحم، يحمل الكلب، يعني يعين الناس، يكرم الضيف، وهذه الصفات اللي كانت صفات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وطبعا المسلمون كان عندهم هذه الصفات، مو مثل مسلمين اليوم، كذبوا غشوا خداع إلى غيره إلا من رحم الله، طبيعي الناس ستنظر إلى نظرة أخرى، فنسأل الله السلام. فأتى إليه فقال له، قال له ما تخرج تبقى. فبقى أبو بكر رضوان الله عليه، ولكن أبو بكر صار يقرأ القرآن أول شيء في بيته، ولكن ما استطاع، فعمل مسجد في داره. فلما كان يقرأ تأتي النساء والأطفال، نساء أطفال المشركين، فيسمع قراءة أبو بكر فيؤثر القرآن فيهم تأثيرا عجيبا، فخشي الكفار على أبنائهم، وهذا واقعنا اليوم الحمد لله رب العالمين. يعني هذا فيه صورة لهذا الواقع الذي نعيشه، نساءهم وأبنائهم يدخلون الإسلام، يعني أكثر من أبناء وزراء وبل سياسيين مشهورين في ألمانيا هنا، والحمد لله هناك من السياسيين الحمد لله رب العالمين من دخل الإسلام سرا، نحن ما نصرح بأسمائهم، نحن نعرف هؤلاء الحمد لله رب العالمين. وهناك كثير من السياسيين الألمان المشهورين نساء ورجال دخلوا الإسلام، ولكن سر، ما يستطيعوا الآن يعلنوا إسلامهم. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم وأن يثبتهم وأن يهديهم حتى يعلنوا إسلامهم، ناس يعني معروفين وكذا، الحمد لله رب العالمين. فذلك بارك الله فيكم، هذا الخوف دائما من الحق، هذا الخوف دائما من، قالوا نخشى على أبنائنا، نخشى على أبنائنا ونخشى على نسائنا. ولكن أبو بكر ما ترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وما ترك القرآن. فلما قال له إما تترك القرآن أو ترد علي الجوار، قال أرد عليك جوارك وأرضه بجوار الله، الله سبحانه وتعالى يحميني، أو وهاجر في الأرض، ولكن أترك ديني ما أفعل. هاجر في الأرض تدعو إلى الله، ما تترك دينك. فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم. فون دير لويتن أخ دي auswandern wollten und nochmal zur Auswanderung, was ich immer sage, die Muslime, die hier sind, die von anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind, die heißen nicht Auswanderer. Die sind ausgeflohen, die sind ausgeflohen von ihren Ländern. Die sind nicht Auswanderer. Ein Auswanderer ist derjenige, der von dem nicht-muslimischen Land zum muslimischen Land oder von nicht-muslimischen Gesellschaft zur muslimischen Gesellschaft oder vom Leben zwischen Nicht-Muslimen zum Leben zwischen Muslimen auswandert und nicht umgekehrt. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Und das ist eine Regel. Wenn du deine Religion nicht praktizieren kannst, dann darfst du nicht mehr in einem Land bleiben, sondern du musst auswandern. Du musst. Aber die Frage ist, werden die Leute heute auswandern und Euro verlassen? Dicken Wagen, viele Euros auf Konto. Ja, wie manche Leute, die haben gesagt, in Europa, man geht zur Wand und von Wand kommt Geld. Die Leute sagen, oh, wie? Ja, die wissen nicht, es gibt Automat. Jetzt neulich gibt es auch jetzt in den Entwicklungsländern, Es gibt sowas. Aber subhanallah, ein Pilot hat mir vor ungefähr 15, 16 Jahren erzählt, hat mir gesagt, oh Doktor, wenn du weißt nur, wie die Lage in Europa ist. Ich war noch jung und so. Wenn du weißt nur, der hat gesagt, die Hunde gehen einkaufen. Ich habe gesagt, ja. Die Hunde gehen einkaufen. Ich habe gesagt, ja. Der hat mir gesagt, die geben Hund Geld. Ich bin gekommen, seit 15 Jahren warte ich auf diesen Hunde Einkäufe macht. Ich habe es nicht gesehen. Möge Allah uns bewahren. So sind die Leute, weil sie immer fasziniert sind vom Leben. Aber eigentlich der Muslim ist fasziniert von seiner Religion und er lebt für den Islam. Und wenn du den Islam verlässt, dann bist du am Ende der Verlierer. Viele Leute sagen, schau mal die anderen. Der hat viele Häuser, der hat viele Autos. Der hat viele Häuser, der hat viele Autos. Aber kann er schlafen? Hat er Ruhe? Ja? Es gibt viele Leute hier bei uns, die haben viele Häuser. Aber sag ihm, wie viele Schulden hast du? Hast du noch Beziehung zu deinem Vater, deiner Mutter? Was ist mit deinen Verwandten? Was ist mit deinen Kindern, mit deiner Frau? Und er siehst, Wallah, elend, elend. Das ist kein Leben, was diese Leute führen. Aber die meisten Leute denken, das ist euch. Nein, Islam, deine Religion ist am wichtigsten in deinem Leben. Und hier ein Beispiel von Abu Bakr, radwanullahi alayh. Als die Lage schwer war, Abu Bakr war ein Führer in Mekka, ein reicher Mann in Mekka, derjenige, der die Freiheit spendet. Warum? Weil er die Sklaven gekauft hat und er hat sie befreit. Radwanullahi alayh. Als Abu Bakr die Religion nicht mehr praktizieren konnte in Mekka, was macht er? Er hat seine Sachen eingepackt. Und er wollte auswandern. Aisha hat das berichtet, das steht bei Bukhari, diese Geschichte. Natürlich, ich werde jetzt das erklären, ja? Nicht wörtlich. Aisha sagte, Radwanullah alayha, Abu Bakr, konnte nicht mehr, dann wollte er auswandern. Damit er seine Religion in Abyssinien wie die anderen praktizieren kann. Als er auf dem Weg war, der war in Barkelghana, Al-Ghima. Das ist so ein Ort in der Nähe von Mekka. Dort hat ihn jemanden getroffen, der hieß Sayyid al-Qarra ibn Dughunna. Der hat ihm gesagt, Abu Bakr, einer wie du darf niemals Mekka verlassen und darf nicht von Mekka vertrieben werden. Du gibst den Leuten, du hilfst den Armen, du unterstützt die Leute, wenn sie Probleme haben. Du bleibst und du bist unter meinem Schutz, komm zurück. Dann hat ihn mitgenommen. Er hat den Leuten in Mekka gesagt, Abu Bakr darf nicht vertrieben werden und darf Mekka nicht verlassen. Da haben ihn gesagt, okay, wenn du willst, dann kann er in Mekka bleiben, aber unter einer Bedingung. Der darf kein Koran öffentlich lesen, weil wir Angst haben um unsere Frauen, aufpassen. Weil wir Angst haben um unsere Frauen und Kinder, dass sie den Islam annehmen. Deshalb darf er nicht mehr öffentlich machen. Muss man ihn unterdrücken, damit seine Stimme nicht kommt. Ibn Durrun hat gesagt, okay, Abu Bakr ist nach Hause gegangen, er ist geblieben zu Hause, der hat kein Koran öffentlich gelesen. Aber nach einer Weile konnte er nicht mehr. Dann hat er einen kleinen Gebetsplatz bei sich zu Hause gemacht. Und er hat angefangen, Koran zu lesen. Als die Frauen und die Kinder gehört haben, und Abu Bakr hat geweint, als er Koran gelesen hat, und er hat das sehr schön gelesen. Übrigens, Abu Bakr war der meistwissende Sahabi, ja? Aufpassen in diesem Zusammenhang, weil viele Leute das nicht wissen. Abu Bakr hat das meiste Wissen gehabt von Sahaba. Abu Bakr, der hat Koran gelesen, dann kamen die Frauen und die Kinder von Al-Mushrikin, von den Götzendienern, und sie haben zugehört. Und die waren fasziniert vom Koran. Und das ist natürlich, wenn man den Koran versteht, dann wird man fasziniert von dem Koran. Aber leider heute, die meisten, auch Araber, die verstehen den Koran nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Weil sie die Religion nicht lernen. Dann kamen die Leute von Mekka zu Sayyid al-Qarra. Die haben ihm gesagt, wir haben mit dir einen Vertrag gemacht, dass Abu Bakr Koran zu Hause liest. Aber nicht so. Jetzt unsere Kinder und unsere Frauen, die gehen alle zu ihm und die hören zu. Wir haben Angst um unsere Kinder und Frauen. Subhanallah. Wisst ihr, dass wir ungefähr diese Situation heute haben? Viele haben Angst, dass ihre Frauen und dass ihre Kinder den Islam annehmen und deshalb bekämpfen sie den Islam. Deshalb wollen sie keinen Islam in diesem Land oder in Europa. Und heute gibt es Anti-Islam-Konferenz, fängt heute und morgen an. Möge Allah uns bewahren. Warum? Weil sie diese Angst haben. Aber Subhanallah. Töchter von Ministern, Söhne von Politikern haben den Islam angenommen. Und noch dazu sage ich, Es gibt viele Politiker hier in diesem Land, die den Islam angenommen haben, aber die sozusagen, die halten das geheim, weil sie Angst haben, zu sagen, wir sind Muslime geworden. Und deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute befestigen und möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten, dass sie eines Tages und Kraft geben, dass sie eines Tages sagen, wir sind Muslime. Das sind bekannte, bekannte Leute auch. Aber das bleibt geheim. Das bleibt geheim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Deshalb diese Leute, die haben Angst und die Kuffar auch damals in Mekka, die haben Angst vor dem Islam, weil das die Wahrheit ist. Dann kam Ibn Dughunna zu Abu Bakr, der ihm sagt, schau mal, ich habe Vertrag mit diesen Leuten gemacht. Und diese Leute, die wollen den Vertrag jetzt rückgängig machen. Die wollen das nichtig machen. Deshalb, unsere Vereinbarung war, du liest nur Koran zu Hause, nicht hier. Der hat ihm gesagt, okay, ich gebe dir deinen Schutz zurück und ich bitte Allah um Schutz. Und so hat Abu Bakr weiter Koran gelesen und die Leute kamen zu ihm, um von ihm zu hören. Und das ist, barakallahu fikum, die Wirkung vom Koran auf die Leute. Und das ist natürlich, barakallahu fikum, auch die Verantwortung der Da'wah. Wenn man den Islam nicht mehr praktizieren kann, dann wandert man aus, dann bleibt man nicht in einem Land. Ja, da sagt man, wohin? Ja, du musst selber wissen. Wie bist du hierher gekommen? Dann kannst du auch woanders hingehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. تكلمنا احنا المره الماضيه عن نقد الصحيفه الظالمه قلنا بنو هاشم بقوا 3 سنين وكان عندهم في شعب هاشم بقوا 3 سنوات لا تنكح نساءهم لا يؤكل طعامهم لا يعطون طعاما الى ان حصل شيء بين حكيم بن حزام وبين ابي جهل وثم انتقل الامر الى المطعم ابن عدي وإلى غيرهم فقاموا ونقضوا الصحيفة فكانت صحيفة قد أكلتها القرضة إلا قطعة هي باسمك اللهم باسمك اللهم بقيت في هذه الصحيفة وبذلك طبعا بارك الله فيكم بعدها دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش Wir haben voriges Mal schon gesprochen, auch von den Ereignissen, die in dieser Zeit passieren. Wir haben gesagt, die Kuffar haben den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Familie, Banu Hashim, Banu Muttalib, sie haben sie boykottiert, keiner kauft von ihnen, sie dürfen nicht verkaufen, man kann von ihnen nicht heiraten, sie dürfen von den anderen nicht heiraten und sie blieben 3 Jahre so in Boykott. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat 2 Steine an seinen Bauch getan und er hat das richtig gezogen und die Sahaba, weil sie nicht zum Essen gehabt haben und der Prophet sagte, ich bin 3 Jahre so geblieben, ich könnte nicht essen, außer was Bilal unter seinen Achsel versteckt vom Brot, was trocken war. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelitten für diese Religion. Ja? Aber wenn wir heute 2 Tage kein Fleisch essen, dann huf, huf, huf, huf, huf, huf, huf, dann kommt die Sache, dürfen wir von Aldi und von kaufen? Ja, ist Fleisch Notwendigkeit? Nein, das ist die Sache. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Auf jeden Fall, das haben wir schon erzählt, barakallahu fikum. Dann kommen wir zu Ereignissen, die wichtig sind hier. Und zwar von den Ereignissen in dieser Zeit, طبعا من الأمور التي حدث كذلك قبل الهجرة قصة فارس والروم. قصة فارس والروم. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 4 سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. هذه القصة بارك الله فيكم في سورة الروم هي الآيات الأولى من سورة الروم. الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أن الروم غلبت أولا، يعني فارس غلبت الروم، ففرح فرح أهل مكة بنصر فارس على الروم. ليش؟ لأنه فارس كانوا يعبدون النار ويعبدون الأصنام، وأما الروم كانوا يعبدون الله، ولو عندهم شرك كان في عيسى عليه السلام، ولكنهم يقولوا عيسى عليه السلام والله كذا. فنحن أقرب إلى من؟ أقرب إلى الروم لأنه عندهم دين، أما فارس يعبدون النار، فأهل قريش أقرب إليهم. فلما حصل ذلك، هاي كانت يعني هذه المسألة بارك الله فيكم من المعجزات التي كانت في السيرة. وروى بعض أهل السيرة عن شيء حصل بين أبي بن خلف وأبي بكر رضوان الله عليه في هذه القضية، في هذه القضية بالذات. أبو بكر قال له سيغلب الروم فيما بعد، يعني هم سينتصرون. فقال الآخر لا، وبعد في بضع سنين، يعني ما تتجاوز عشر، بين الثلاث إلى تسع، البضع سنين هي بين الثلاث إلى تسع، وكان ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن، وهذه معجزة من المعجزات التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. von den Ereignissen in diesem in dieser Geschichte auch in oder in dieser Epoche ist diese Diskussion, die passierte zwischen Ubay ibn Khalaf, und Abu Bakr al-Siddiq. Die Römer haben einen Krieg verloren gegen die Persen. Und übrigens, die Persen beten Götzen an und Feuer. Die haben Götzen und Feuer angebetet. Deshalb, die sind näher zu den Götzendienern von Mekka. Und die Römer, die haben Gott angebetet. Und die sind näher zu uns, weil wir auch an Gott glauben. Und der einzige Gott ist Allah. Und er ist der Gott von uns und von den Christen und von den Juden und von allen. Aber die haben natürlich Schirk bezüglich Isha gemacht. Aber trotzdem, die sind uns näher als die Persen. Dann, als die Römer verloren haben, hat Abu Bakr vom Propheten erfahren, dass die Römer die Persen besiegen werden. Innerhalb zwischen 3 und 9 Jahren. Ubay ibn Khalaf hat ihm gesagt, nein. Er hat gesagt, wir werden sehen. Wir werden sehen. Und dann innerhalb dieser 3 bis 9 Jahre haben die Römer die Persen besiegt. Und das ist eigentlich ein Wunder des Korans. Ein Wunder des Korans, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns von etwas erklärt hat, was noch nicht passierte. Das wird, und das passiert dann später, dieses Ereignis. Und dann, barakallahu fikum, stoppen wir hier. Beten wir alle, damit wir jetzt beten. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذا في سؤال عن الموضوع الذي تكلمنا عليه عن الدرس تفضلوا. ما في سؤال يا جامع أنت مسكر وأنا مبطل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. روح محرز أد. ولا لحظة. تعال. لا اليوم هو أذن، اليوم أذن، روح أكرم، روح يا أوكي. طيب في بغيت نجلس أنا وإنترنت إن شاء الله إن ناخر فيلاش إن هالبش توندي جودي بيتن فيلاش إن هالبش توندي إن سوغس فايتكم موغن. بارك الله فيكم. Habe ich Unterricht in Hannover, inshallah. Kornstraße heißt die Moschee. Die Moschee in Hannover heißt Kornstraße. Nach Asr-Gebet, bi'idhnihi ta'ala. Ab so ungefähr 18 Uhr. Und dann am Sonntag, bi'idhnihi ta'ala, in Erfurt. Nach Zuhr-Gebet. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله